Zeit und schauen uns an, 15 Jahre später, wir sind Helden. Und ihr Verräter, wo seid ihr jetzt? Habt euch verkrochen, wir sind immer noch hier, ungebrochen. Wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr jetzt? Wir haben's immer gewusst, ihr seid nichts wert. Wir sind über 30. Hey, wie alt seid ihr? Wo werdet ihr in 10 Jahren sein? Wir sind dann immer noch hier und trinken unser Bier. Wo seid ihr jetzt? Habt euch verkrochen. Wir stehen immer noch hier, ungebrochen. Wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr jetzt? Wir haben's immer gewusst, ihr seid nichts wert, ihr seid nichts wert. Gitarre! Ihr seid Verräter. Wir haben's immer gewusst, ihr seid nichts wert. Wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr jetzt? Wir haben's immer gewusst, ihr seid nichts wert. Ihr seid nichts wert.